Brich ein paar Äpfel im Garten, während ich die Sättel richte. Wir kommen an 100 Gärten vorbei, Mohalla. Ich möchte sie aus diesem, Shirin. Verstehst du das nicht? Von dem Baum, unter dem du mich küsstest? Ich gehe, Mohalla. Such die Schönsten. Fort jetzt. Fort. Mohalla. Ah, Velid. Da bist du endlich. Ist alles bereit? Alles. Und du kamst spät. Beinahe hätte ich mit Shirin reiten müssen, anstatt mit dir. Auf und schnell fort. Mohalab! Mohalab! Schont die Pferde, Mohalab! Wir brauchen einen Vorsprung. Niemand verfolgt uns. Weiter, weiter, die Nacht! Die Nacht durch sich! Ich fürchte Shirins Nähe. Ihre Rache? Nein, aber mein Gesicht ist rot vor Scham. Gepriesen sei die Finsternis der Nacht, die es verbirgt. Hörst du den Hahn krähen, Mohalab? Sieh, ich kann zu dir sprechen, als wärst du hier. Und liegt doch Nacht zwischen uns. Wie ein schwarzes Gebirge. Und jeder Augenblick, wo der Huf deines Pferdes erklingt, ist eine neue Felswand von Trennung. Unübersteigbar. Mohalab. Mohalab. Du kamst aus der einen Einsamkeit und reitest in die andere. Jeder Kuss machte dich fremder, jede Umarmung ärmer. Ich grüße dich, wie eine Klippe ihren Adler grüßt, der davonfliegt. Seine Schwingen werden unsichtbar in der eisigen Ferne. Wo seine Kralle ruhte, löst sich ein Stein und fällt in die Tiefe. Das ist alles. Und die Wälder bemerken es nicht. Dorthin gelüstet es dich, nach den Wohnungen der Menschen, nach dem warmen Fell der Tiere, nach der tröstlichen Sprache des Windes im Geäst. Ebenso wie es mich gelüstet. Hör nicht auf dein Herz und verstopfe mit Wachs deine Ohren, denn nie wirst du erreichen, was du ersehnst, nicht hier und nicht in Damaskus. Aber reite weiter, Mohalab, kehr nie zurück. Deine Einsamkeit verdoppelt die meine. Ich ertrüge sie nicht mehr. Jetzt haben sie entdeckt, dass du fort bist. Wie viele Tage reisen bis Damaskus, Velid? Ungefähr 20. Das ist viel. Ein Jahr kann wenig sein und ein Augenblick viel. Was wissen wir also, was 20 Tage sind? Wir müssen auf der Hut sein. Wir können nicht wissen, was uns zustößt, Velid. Wir könnten unversehens getrennt werden. Was meint ihr damit, Kaufmann Mohalab? Nimm diesen Beutel. Ich habe die Juwelen geteilt. Gut. Ich nehme sie, um nach Damaskus zu kommen. Wozu sonst? Ich bin euch ungern dankbar, Mohalab. Du musst mir nicht dankbar sein. Warum aber bist du es ungern? Es ist besser, wir schweigen darüber, bis wir in Damaskus sind. Du machst mir Unruhe und willst schweigen. So, höre denn, Kaufmann Mohalab. Wenn wir nach Damaskus gekommen sind, werde ich dein Feind sein. Wenn du Damaskus mein Feind bist, bist du es auch hier? Ja, ich bin es auch hier. Velid. Ich bin nicht mehr dein Diener, Kaufmann Mohalab. Musst du deswegen mein Feind sein? Oh, Velid. Höre also, was du erst in Damaskus erfahren solltest. Erinnerst du dich an den Brief? 10.000 Piaster ist uns Mohalab nicht wert. Hassan schrieb ihn auf meinen Rat. Ich finde daran nichts Schlimmes. Du dachtest, Omar würde mich freilassen. Das sagte ich, Mohalab. Aber ich dachte etwas anderes. Was dachtest du? Dass er dich töten würde.

Oder doch? Felit? Wie? Mohalab, liebster Freund, du sprichst ja. Und hast die Augen auf. Am Ende schielst du deinen Freund Okpa schon seit 3 Tagen an und tust nur so, als wärst du halbtot. Und ich koche Kamillentee und beschmiere dich mit weißen und gelben Salben. Wo bin ich? Das ist die richtige Frage für solche Fälle. Aber lass gut sein, sprechen wir nicht darüber, wo du bist. Das ist sehr einfach eingerichtet, hier sozusagen ärmlich. Aber Stroh hält warm. Warte nur, ich werde dafür sorgen, dass du bald da bist, wo es schöner ist als hier. Du bist Okpa, der Henker. Erkennst du mich? Oh, wie mich das freut. Lass dich umarmen, mein Freund. Wirklich, Mohalab, du bist mir der Liebste von allen. Das habe ich schon öfter gehört. Niemand meinte so ehrlich wie ich. Sag mir nur eines, Mohalab. Sag mir es ganz unter uns. Was? Hast du der Fürstin die Juwelen gestohlen? Ja. Lass dich umarmen, Mohalab. Ja, Herr, ich habe sie gestohlen. Mohalab, denke daran, dass es um dein Leben geht. Erinnere dich genau. Denke nach. Stahl sie vielleicht der andere? Welid? Nein. Oder fandest du sie zufällig, ohne zu wissen, wem sie gehören? Ich wusste, dass sie der Fürstin gehören. Vielleicht gab sie dir jemand. Niemand gab sie mir, Herren. Ich habe sie gestohlen. Das ist schade, Mohalab. Okpa! Ist es soweit, Herr? Es ist soweit. Warte. Saad. Ich gab Mohalab das Kästchen. Du? Ja. Du gabst ihm die Juwelen? Damit er entfliehen könnte. Oh, Herr! Die Fürstin ist gütig und voller Mitleid. Es tut ihr leid, dass ich sterben soll. Ich habe die Juwelen gestohlen. Wem glaubst du, der Fürstin oder dem Sklaven? Ich glaube ihm. Ich danke euch, Herr. Komm, Okpa. Warte, Saad. Kennst du diese Kapsel? Du nahmst sie aus meinem Schrank. Es ist Gift. Gib her. Sieh her, ich esse sie. Sherin! Es ist noch Zeit zu sagen, was ich dir zu sagen habe. Wirst du mir nun glauben? Sherin! Er ruft deinen Namen, Sherin. Ich gab ihm die Juwelen, weil ich ihn liebe und weil ich mit ihm fliehen wollte. Aber er ließ mich zurück. Du hast keinen Grund mehr, ihn zu töten. Mohalab. Wohin führst du mich? Auf die Klippe des Schweigens. Ein beruhigender Name. Die Fessel schneidet mir in die Hand. Das ist bald vorbei. Das geht schnell, verstehst du? Ich gebe dir einen Stoß und du fällst 200 Klafter tief in die Schlucht. Die meisten schreien nicht einmal. Wahrscheinlich verlieren sie gleich das Bewusstsein. Ich freue mich für dich, dass du endlich wieder was zu tun hast. Ich danke dir, Mohalab. Du bist der Erste, der mich versteht. Aber ich hoffe, jetzt werde ich wieder mehr Arbeit haben. Nachdem Sherin tot ist, wird der Fürst sich besinnen, wie man recht regieren muss. Die Fürstin war zu sanft. Ja, sie war sehr sanft. So, wir sind angelangt. Man sieht weit ins Land von hier. Es ist mein liebster Spaziergang. Andere gehen nicht gern hierher. Hast du noch einen Wunsch? Nein, eigentlich nicht. Ja, dann... Mir fällt etwas ein, Okpa. Erzähl es mir, Mohalab.